Die Verschwiegenheit aus Fabeln und Erzählungen von Christian Füchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Verschwiegenheit. O Doris, wärst du nur verschwiegen, so wollt ich dir etwas gestehen. Ein Glück, ein ungemein Vergnügen, doch nein, ich schweige, sprach Tieren. Wie, rief die schöne Schäferin, du zweifelst noch, ob ich verschwiegen bin. Du kannst mir's sicher offenbaren. Ich schwör, es soll kein Mensch erfahren. Du kennst, versetzt Tieren, die spröde Silvia, die schüchtern vor mir floh, so oft sie mich sonst sah. Ich komme gleich von dieser kleinen Spröden, doch ach, ich darf nicht weiterreden. Nein, Doris, nein, es geht nicht an, es wär um ihre Gunst und um mein Glück getan, wenn Silvia dereinst erführe, dass dringe nicht in mich, ich halte meine Schwüre. So liebt sie dich, fuhr Doris fort. Jawohl, doch sag ich kein Wort, ich hab ihr Herz nun völlig eingenommen und itzt von ihr den ersten Kuss bekommen. Tieren, sprach sie zu mir, mein Herz sei ewig dein, doch eines bitt ich dich, du musst verschwiegen sein. Dass wir uns günstig sind, uns treu und zärtlich küssen, braucht niemand auf der Flur als ich und du zu wissen. Drum bitt ich, Doris, schweige ja, sonst flieht und hasst mich Silvia. Die kleine Doris geht, doch wird auch Doris schweigen? Ja, die Verschwiegenheit ist allen Schönen eigen. Gesetzt, dass Doris auch es dem Damöt vertraut, was ist es denn nunmehr, sie sagt es ja nicht laut. Ihr Schäfer, ihr Damöt, kommt ihr verliebt entgegen, drückt ihre weiche Hand und fragt, was ihr sein Freund Tieren gesagt. Damöt, du weißt ja wohl, was wir zu reden pflegen, du kennst den ehrlichen Tieren. Es war nichts Wichtiges, sonst würde ich dir's gestehen. Er sagte mir, verlang es nicht zu wissen, ich habe es ihm versprechen müssen, dass ich zeitlebens schweigen will. Damöt wird traurig, schweiget still, umarmt sein Kind doch nur mit halbem Feuer. Die Schäferin erschrickt, dass sie Damötens Kuss so unvollkommen schmecken muß. Du zürnest, ruft sie, mein Getreuer, o zürne nicht, ich will es dir gestehen. Die spröde Silvia ergibt sich dem Tieren und hat ihm itzt in ihrem Leben den allerersten Kuss gegeben. Allein du musst verschwiegen sein. Damöt verspricht's. Kaum ist Damöt allein, so fühlt er schon die größte Pein, sein neu Geheimnis zu bewahren. Ja, fängt Damöt zu singen an, ich will es keinem offenbaren, dass Silvia Tirenen liebt, ihm Küsse nimmt und Küsse gibt. Du, stummer Busch, nur sollst's erfahren, wen Silvia verstohlen liebt. Doch ach, in diesem Busch war unsere Silvia, die sich durch dieses Lied beschämt verraten sah und eine Heimlichkeit so laut erfahren musste, die ihrer Meinung nach nur ihr Geliebter wusste. Sie läuft und sucht den Schwätzer, den Tieren. Ach, Schäfer, ach, wie wird's dir gehen? Mich, fängt sie an, so zu betrügen? Dich, Plaudrer, sollt ich länger lieben? Und kurz, Tieren verliert die schöne Schäferin und kommt der Möten anzuklagen. Ja, spricht Damöt, ich muß es selber sagen, dass ich nicht wenig strafbar bin. Allein, wie kannst du mich den größten Schwätzer nennen? Du hast dir selbst nicht schweigen können. Ende von Die Verschwiegenheit.